Der Nacht, bevor der Tag anbricht, in den Stunden voller Sehnsucht, da ist er mein Licht. Ein Strahl dringt durch die Finsternis, wenn er zu mir spricht. Ich liebe seine Stimme. Sein von mir heiß erträumtes Gesicht. Doch wie kann er ganz mein sein? Finde ich in seine sonnenhelle Welt, dann würde ich nie mehr allein. Sein, die er für immer in seinen Armen hält, die mir als alle anderen gefällt. Seine Stimme ist wie Regen auf ausgedörrtem Land. Seine Worte sind wie Perlen in einem Meer vom Sand. Ihr Klang erreicht sofort mein Herz, wenn er zu mir spricht. Ich liebe seine Stimme und sein mir doch so vertrautes Gesicht. Doch wie kann er ganz mein sein? Finde ich in seine sonnenhelle Welt, dann würde ich nie mehr allein sein. Wie kann ich die eine sein, die er für immer in seinen Armen hält, die mir als alle anderen gefällt. Doch wie kann er ganz mein sein? Finde ich in seine sonnenhelle Welt, denn sein, die er für immer in seinen Armen hält, die mehr als alle anderen gefällt.